Podcast Versuchslabor. So, guten Morgen, herzlich willkommen in 2016. Na, alles gut? Ja, kleine Bestandsaufnahme. Alle noch an Bord? Ja, glaub schon. Ja, ich werde mal nachher mich mal hier ein bisschen wieder mit Technik beschäftigen und ja, das ein oder andere Ergebnis wollte ich dann auch gern veröffentlichen. Schauen wir mal, wie der Tag so wird. Servus. Aber vielleicht braucht es auch gar nicht so viel Technik, wie man denkt. Letzten Endes reicht ja bestimmt auch hier das Zoom H1. Also die erste Aufnahme war jetzt mit dem Yamaha-Mikrofon über ein Mischpult. Und jetzt ist einfach wieder direkt in Zoom H1 reingesprochen, per USB angeschlossen an mein Lenovo. Und ohne viel Brimborium. Das wäre natürlich nach wie vor meine bevorzugte Lösung, dass ich da nur ein Kabel ziehen muss und gar kein Gerät dazwischen. Aber gut, dann kannst du halt nur reden, dann wird es schwierig mit Einspielern und irgendwelchen anderen Geschichten. Naja, ich höre es mir mal an. Der nächste Versuch geht dann jetzt nochmal hier mit dem Yamaha-Mikrofon vonstatten. Ich habe hier ein Tascam Porter Studio 464. Das ist eigentlich ein Vierspur-Aufnahmegerät für Kassetten noch. Und da habe ich jetzt dann halt das Yamaha-Mikrofon dran gepömpelt. Jo. Und das gilt es natürlich auch mal auszuprobieren, ob das irgendwie mir hilft, eine vielleicht doch noch einen Tick bessere Tonqualität hinzukriegen, als ich das nur mit dem Zoom H1 hinkriege. Im Moment dann sogar über USB verbunden, also nicht direkt in den Rechner über den Line-In, sondern als Audio-Interface das Zoom dazwischen geschaltet. Ja, was ich so sehe im Audacity vom Ausschlag her, vom Pegel, könnte ein bisschen lauter sein, aber das kann man auch nachbearbeiten, denke ich. Das ist nicht das Problem. Geht ja erstmal darum, eine gescheite Audiospur da einzusprechen. Ja, so sieht das aus. Und dann bleibt als dritte Möglichkeit natürlich immer noch, dass ich einfach mein Headset benutze. Also das Gerät, was ich auch im Teamspeak habe, wenn wir uns da auf dem Raucherbalkon treffen oder wenn ich unterwegs bin und was aufnehme. Auch das wieder über Zoom H1 als Audio-Interface per USB direkt ins Audacity rein. Ja, da kann man bestimmt auch mit aufnehmen. Es ist natürlich das Schöne, du hast die Hände frei und du hast immer ungefähr den gleichen Abstand zum Mikrofon. Egal wie du dich bewegst und was du machst. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Aber da weiß ich nicht, wie die Qualität von dem Mikro eigentlich wirklich ist. Ich meine, man hört sich ja selber nur auf den Aufnahmen im Raucherbalkon jetzt zum Beispiel. Und da hängt natürlich auch einiges davon ab, wie das Zeug geschnitten und nachgearbeitet ist. Aber so direkt mal rein hier ins Audacity, Entschuldigung, habe ich so auch noch nicht wirklich probiert. Scheint mir aber auch eine gangbare Lösung zu sein. Also auch das kurz mal Test hören. Und dann schaue ich mal, was ich an Möglichkeiten noch so im Hause finde. Also bis später dann. Also mir persönlich gefällt, glaube ich, die Lösung am besten hier über das Zoom H1 direkt einzusprechen und ja, ohne was davor. Das heißt, ich nutze das H1 direkt per USB angeschlossen am Audacity. Ja, muss man halt ein bisschen Disziplin aufbringen und sich einigermaßen ruhig davor setzen, weil es ist ja bekannt, dass das H1 relativ anfällig ist für so Rechts-Links-Schwankungen, je nachdem, wenn man da nicht wirklich genau mittig ordentlich reinspricht. Da ist die Stereoauflösung ist da schon sehr, sehr differenziert. Also das reicht wirklich schon so ein, zwei, ja, Zentimeter rechts oder links daneben und schon hast du so leichte Schwankungen auf den Kanälen. Das, gut, das stört jetzt nicht unbedingt, aber kann auch unschön werden. Also gerade wenn man das Ding jetzt in der Hand hat und festhält, muss man schon ein bisschen gucken. Ich habe es jetzt, aktuell habe ich es auf einem so einem dreibeinigen Stativ. Hier diese 0815 Dinger da, die bei jeder Kamera dabei sind. Kennt ihr so zum Zusammenklappen da so. Also nichts Tolles. Kein gescheiter Fuß. Das heißt, ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie an den Tisch beziehungsweise an meinen Aufnahmecase hier dran stoße oder irgendwo eine Flasche abstelle oder irgendwas. Das hört man dann immer gleich und sofort und direkt. Das kann ab und zu ein bisschen störend sein. Also gerade wenn man jetzt was aufnimmt, was vielleicht gar nicht für einen selber ist, für den eigenen Podcast, sondern wenn du sagst, ja, ich bin da eingeladen, an irgendeinem Projekt irgendwas beizusteuern, dann wird es ja schon ein relativ trockenes Signal haben, dass derjenige, der es bekommt, es dann gescheit auch in irgendeiner Form weiterverarbeiten kann. Wenn da Störgeräusche drauf sind, ja, ist ein bisschen unschön, ne? Wenn der andere dann noch mehr Arbeit hat, als unbedingt nötig wäre jetzt. Ja, ich denke, so werde ich es erstmal weiterhin machen und unterwegs dann das Headset. Das fand ich jetzt vom Klang her auch nicht so schlecht. Immer überlegt dabei, dass das alles Material ist, was entweder hier im Haus sowieso rumfliegt, weil ich es für die Musik brauche, beziehungsweise was von der Anschaffung her weit unter 50 Euro liegt. Komplett. Das Zoom jetzt nicht, das kostet um die 100. Aber das hatte ich ja eh schon, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil ich das eigentlich für Live-Aufnahmen bei der Musik im Proberaum oder auch in kleinen Clubs oder so mal angeschafft habe, um einfach so Kontrolle zu hören, wie das so läuft. Ja. Ansonsten, es ist so, dass noch Equipment kommt im Laufe der nächsten Woche und dann werde ich diese Folge hier auch weiterführen. Dann probieren wir nämlich das mal aus, was eigentlich genau so ein USB-Mini-Mischpult, möchte ich es mal sagen, bringt. Und dazu habe ich auch noch ein auch preiswertes, also knappe 20 Euro Mikrofon bestellt, was so Großmembran Dingen ist, irgendwie steht da für Podcast und Radio, soll das taugen? Naja, schauen wir mal. Also ich bin ja immer gespannt, wie Sachen klingen, die halt jetzt nicht das große Geld kosten. Ich meine, du kannst auch tief in die Tasche greifen und irgendwas, weiß ich, kaufen, irgendein Neumann oder ja, das was halt so, sag ich mal, Profi-Equipment, was im Radio benutzt wird oder so. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das Sinn macht, weil mei, das Zeug wird doch sowieso dann irgendwie runterkomprimiert auf MP3 und ja, was weiß ich noch, durchs Auphonic oder durchs Audacity nochmal gejagt und ja, was passiert am Ende? Die meisten haben so einen Podcatcher, den sie irgendwie auf dem Handtelefon haben oder auf ihrem iPod und angehört wird das dann am besten noch über irgendwelche Kopfhörer, die dann was weiß ich, 3,50 bei der Tankstelle oder so gekostet haben, weil die anderen andauernd kaputt sind. Naja, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Okay, soweit mal dazu und jetzt muss ich mal schauen. Wir haben ja gestern Silvester gefeiert, auch hier daheim und wir haben ein Schlagzeugfeuerwerk gemacht. Also nicht ich, sondern die Lotte, die hat ja ein Schlagzeug hier bei mir im Versuchslabor auch stehen. Und hat da ein bisschen rumgetrommelt. Das war so unsere Antwort auf die ganze Böllerei. Ja, gut, Schlagzeug kostet jetzt auch nicht die Welt. Das, was ich so gesehen habe, was hier so gestern Nacht so gegen, ja schon kurz vor Mitternacht los war, da hat der ein oder andere an Feuerwerkskörper gedöhnt, Sachen abgefackelt. Da hätte er auch schon ein gutes Drumset für gekriegt, für die Kohle. Bin ich mir sicher. Ja, soweit mal dazu. Ich hoffe, Ihr ertragt ein bisschen Metergequatsche. Muss ja auch mal sein, ne? Und wann, wenn nicht an einem freien Tag wie Neujahr, kannst du so Sachen mal ausprobieren, ne? Ja, also in diesem Sinne, mal schauen, was heute noch so zusammengeht. Ich mache jetzt nochmal einen Zug durchs Haus und durch die Garage und auf dem Dachboden, was ich eigentlich noch so finde. Ich meine, ich müsste irgendwo noch Zeug rumliegen haben, wo man mit aufnehmen kann. Ja, wir werden sehen. Bis denn dann. Also, da gibt es nichts mehr an Equipment, was in irgendeiner Form hier Sinn macht, noch weiter auszuprobieren. Also für heute zumindest nicht. Das heißt, ich werde jetzt diese Folge mal zumachen soweit. Ich wünsche euch allen an dieser Stelle natürlich auch ein ganz, ganz tolles und vor allem gesundes Jahr 2016. Und wie immer, passt auf euch auf. Servus.